Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Kreiszeltlager in Münchenhagen, neue Sozialarbeiterstelle in Nienburg und ASC spielte in Polen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Verlauf seiner Tagung in der Kreuzkirchengemeinde Nienburg beschloss der Kirchenkreistag einstimmig, eine weitere halbe Sozialarbeiterstelle zu schaffen. Grund soll die Stärkung der sozialen Beratung und des Projekts Neue Erde sein, heißt es in einer Pressemeldung des Kirchenkreises Nienburg. Weitere Themen waren unter anderem der Bericht aus dem Bauausschuss, die Pretoria-Partnerschaft sowie das Reformationsjubiläum 2017. Am Wochenende startet in Münchenhagen das Kreiszeltlager der Kreisjugendfeuerwehr. Es werden etwa 1100 Teilnehmer erwartet. Vom 24. Juni bis zum 3. Juli wird es ein buntes Programm mit verschiedenen Wettbewerben und Spielen geben. Pressesprecher Marc Henkel weiß, wie gut das Zeltlager bei den Teilnehmern ankommt. Ja, man muss dazu sagen, dass es im Land Niedersachsen nur zwei Landkreise schaffen, jährlich ein Kreiszeltlager in dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen. Und wir im Landkreis Nienburg und halt der Landkreis Diepholz schaffen das. Und das ist eigentlich die fünfte Jahreszeit für die Kinder. Und die freuen sich eigentlich schon zum Ende des Zeltlagers schon aufs folgende Jahr. Das ist das Jahreshighlight schlechthin für die Kinder. Die Schüler im Landkreis Nienburg haben heute ihre Zeugnisse erhalten. Morgen beginnen dann offiziell die Sommerferien in Niedersachsen. Rund 65% der Bürger fahren in dieser Zeit für durchschnittlich 1,3 Wochen in den Urlaub. In diesem Zeitraum nimmt aber auch die Anzahl der Haus- und Wohnungseinbrüche erfahrungsgemäß zu. Urlauber sollten Anzeichen auf Abwesenheit möglichst vermeiden, rät Silvia Heinrich von der Initiative Kein Einbruch. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der ASC Nienburg nahm zuletzt an einem internationalen Fußballturnier im über 800 Kilometer entfernten polnischen Drobin teil. Jugendleiter Patrick Bauch, Betreuer Senul Haas und die 15 mitgereisten Jugendlichen verloren das Auftaktspiel gegen den Gastgeber aus Drobin mit 0:3. Die weiteren Gruppenspiele konnten die Nienburger jedoch gewinnen und so kam es im Halbfinale zum Duell mit Favorit Wiesla Plock. Hier verlor der ASC gegen den späteren Turniersieger trotz guter Leistung mit 0:2. Am Ende freute sich das Team von der Weser über einen guten vierten Platz und viele neue Erfahrungen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.